SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks. News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Cal Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ist es nicht eine fantastische Frühlingswoche gewesen? Gut, jetzt aufs Wochenende. Es soll wieder ein bisschen grauer werden, macht aber nichts. Am Wochenende befinden wir uns ja eh im Partymodus. Und dementsprechend hängen wir in irgendwelchen Clubs umeinander. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix und ich bin zuständig am Wochenende hier auf dem Sender fürs Elektronische. Und ich habe fantastische Tunes mitgebracht. Frei nach dem Motto, it's a family affair, es ist Familienangelegenheit, weil stell dir heute einen Newcomer vor. Und der kommt aus Nordfrankreich. Kennen wir nicht allzu viel Elektronika, weil in Frankreich beherrscht vor allem irgendwie eben Ile-de-France, sprich Paris oder auch Südfrankreich, so ein bisschen Techno- und House-Szene. Aber der Typ, der hat richtig etwas auf dem Kasten. Heisst er Roddy Reynolds. Und er ist mit seiner Schwester im Studio gesehen. Sie ist ebenfalls DJ. Und was dabei rausgekommen ist, das ist richtig, richtig geil. Ich bin ganz sicher, das haut dich um. Weiter gibt es Techno-Sound aus Barcelona von Alex Lario und fantastische House-Music. Naja, sagen wir jetzt mal so ein bisschen Hard-House-Music aus London und zwar von Dale Middleton. Das ist der jüngere Bruder von der DJ-Ikone von Tom Middleton, wo unter anderem mit dem Jill Patterson so die ganze Acid-New-Jazz-Bewegung inszeniert hat. So, anfangen wir mit einer sehr entspannten Nummer, und zwar der neue Lee Jones. Per Q Carlo. Carlos heisst der Style und schön reise ich mit. Viel Spaß. Thank you. eine Woche ohne wieder so eine richtige Clubbombe aus Newcastle, auch von diesem sehr talentierten, ja, man darf schon noch durchaus einen Newcomer sagen, namens Christoph. Vor 2-3 Jahren hat er erst angefangen zu produzieren, oder zumindest dann ist er mal so ein bisschen bekannt worden mit seinen ersten Releases auch bei der Anja Schneider, ihrem Mobile Records, oder beim Dave Seaman auf Zelador. Jetzt ganz neu ist auch noch beim Youssef, und das hier ist richtig lovely. Es ist Christoph, brandneu, und zwar mit Boundless. Yeah. Er zählt neben Guy Barato zu den bekanntesten Techno- und House-Produzenten aus Brasilien. Ich rede natürlich von André Sobota. Gut, DJ und Produzent, das würde vielleicht in seiner Rolle als Musiker nicht mehr ganz gerecht werden. Er komponiert schon und bei ihm weisst du wirklich nie genau, was zu erwarten ist. Sonst allerdings sehr melodisch, stellenweise sogar ein bisschen rockig. Heute einmal ultra deep. Das ist die Comedy-Scheibe von André Sobota. Und auch auf dem portugiesischen Label namens Flow Music. Heissen tut sie Fast Forward und rauskommen tut sie 2 Wochen. ourselves, hoping for someone. Horse in the sun, horse in the sun. Are we waiting for the end, hoping to pretend? Thank you. auch wenn ihre DJ-Sets manchmal oder oft ein bisschen umstritten sind, weil sie einfach ein bisschen banal sind. Monika Kruse ist ein Kult. Nicht zuletzt wegen ihrem Label, das sie in Berlin führt, nämlich Terminal M. Sie weiss es immer wieder zu überzeugen und vor allem zu überraschen. Und das ist bei den Techno-Labels ganz besonders wichtig. Diesmal hat sie der Italiener, der Frankie Effe, unter Vertrag genommen. White Dwarf heisst das Teil. Und im Gegensatz zu den letzten paar Releases, die Monika Kruse auf ihrem Label Terminal M rausgegeben hat, ist diesmal ein bisschen melodischer. Naja, schon fast ein bisschen spacey. Passt aber auch dann wieder zum Namen vom Sternbild, respektive vom Stern White Dwarf. Virus. Langsam unter unserem Clubland Schweiz. Ich hatte den perfekten Sunset Sound hier dazu. Und zwar vom Dale Middleton. Ja, wenn dir der Name Middleton im Techno-Bereich bekannt vorkommt, ganz klar. Eine Ikone, nämlich der große Bruder vom Dale, das ist der Tom Middleton, gehört so zu der, naja, Urvater von der Acid House-Bewegung aus den End 80er Jahren in England. Auch der kleine Bruder ist äußerst erfolgreich. Und das hier ist sein brandneue Release auf dem israelischen Label auf Plattenbank. Das ist ein Label von Guy Mansour. Das ist der Dale Middleton mit Nele. Hintergrundinfos zum Dale Middleton, Podcast zum gratis Download und alles, was du brauchen kannst für ein tolles, entspanntes oder auch ein wildes Partywochenende, findest du auf besseren.ch/mentalx. Thank you. oben schon eine brandneue exklusive Sounds vom jungen Dale Middleton aus England haben, habe ich gefunden, das Shake-Klassiker, und das ist das garantiert, was jetzt gerade läuft. Bringen wir einen vom grossen Bruder, nämlich vom Tom Middleton, und zwar aus dem Jahr 2010. «Without You» auf Anjuna Deep. Playlist und Podcast findest du auf srf.ch/mentlex. besten Platten bis jetzt von diesem Jahr. Gut, ein Jahr ist noch relativ frisch, aber das Ding ist wirklich unmenschlich und darum ein drittes Mal mit zu oben heute in der Sendung. Das ist der fantastische Patrice Bäumel Remix und zwar vom Ken Land of the Cushion. Sounds so sexy. You're listening to Virus Radio with Mental X. offenbar deep ist und gleichzeitig extrem sexy. Na, dann muss irgendwie der Herrn Gattaneo drin hängen. Gut, zumindest auf seinem Label hat er das rausgebracht. Und zwar ein weiteres, ein grandioses Werk vom James Chill aus New York. Der ist im Moment gerade ganz hoch im Kurs, insbesondere so bei den Deep Techno und Progressive House Labels. Gut, kein Wunder, du hörst es. Absolut sensationell. Villa Borghese ist das. Das ist die neue Satbeats. Im Hintergrund Infos, Playlisten, der Podcast. Das bekommst du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes for free. Schönes Wochenende. super hypnotisch. Na ja gut, liegt natürlich in der Natur von der Sache. Allerdings, wenn man einen Techno-Produzent nimmt, wie hier zum Beispiel der Daniel Glover, und schickt ihn zusammen mit dem Julian Deep aus Argentinien ins Studio, wo eher so für die Progressive House Sachen ist, dann kommt das ganz Grosses raus. Und das ist es. Das Reflex, das ist wirklich ein richtiger Star-Man. We'll be right back. Sound. Extrem voll, extrem clubby. Und er kommt vom britischen Label Achieve. Das ist das Label von John W.O.F. Fleming. Eine Ikone in England in Sachen elektronische Clubmusik. Dieses Mal hat er den Ivanji unter Vertrag genommen. Den Ivanji kennst du vielleicht. Der steht auf Techno Made in Moskau. Hat aber jetzt mal ein bisschen Space gemacht, respektive Progressive House. Und er macht es fantastisch. Vorher hast du vom Ivanji gehört, Eastern Myth, und das ist Mountain Stream. So, was jetzt kommt, geht unter Rubrik «Extrem monströs» oder einfach «Rein Sonnenfeld». Ich habe ihn erst gerade vor etwa 4 Monaten mal im Feature vorgestellt. Damals hat er gerade sein Album rausgebracht, und zwar auf «Stil vor Talent». Und er legt nach. Was für ein Tune, wirst du gerade hören. Und zwar ist ebenfalls wieder beim Oliver Koletzki auf «Stil vor Talent», heisst jetzt diesmal «Invocation». Wirklich. Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Thank you. kurz nach der 9. Du hörst SRF 4 und sich bei den Mentlix. Und das ist 3 Stunden Mentlix Electronic, dein Dance-Magazin seit über 17 Jahren. Ja, da haben wir wieder mal so etwas aus der Rubrik Liebeslied auf elektronisch und wie wunderschön. Und zwar Howling ist das mit Faces. Das Original ist doch schon sehr, sehr poppig. Sie haben sich gefunden, für die Clubs und für den Underground machen wir jetzt eben noch einen Club-Edit und irre schön rausgekommen. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentlix. Spätestens ab dem Montag findest du auch dort die Playlist oder Podcast. Jedoch, den bekommst du schon heute Nacht zum gratis Downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentlix und klickst einfach auf die neueste Sendung mit dem Download-Button. Selbstverständlich bekommst du die 3-stündige Reise auch gratis auf iTunes.

ersten Moment, wo ich diesen Track gehört habe, diese Woche, bin ich wie hypnotisiert gesehen und habe gefunden, mal schauen, wer da dahinter steckt, respektive wer denn der Typ ist, der das produziert hat. Und dann gehe ich auf Facebook, schaue mir mal seine Künstlerseite an und denke schon, ach hey Emily, schon wieder so ein Facebook-Profil. Der Blick am Boden gerichtet, schwarzer Oversize-T-Shirt, Silberkette mit einem Kreuz dran. Okay, wir sind in Hipster Barcelona. Aber Musik allein zählt und da machen wir auch eine Ausnahme, auch wenn ich wirklich die verwurzelte Aversion gegen Hipster habe. Der Typ macht eine gute Musik und das allein soll zählen. Das ist der Alex Lario mit Glitched Voices. da habe ich wieder einen entdeckt. Achtung! Und zwar ein House-Trance-Produzent aus Nordfrankreich. Und zwar nennt er sich Rody Renard. Eigentlich ist er so in den letzten paar Jahren völlig unauffällig gesehen. Auf irgendwelchen House-Labels hat er einmal so ein bisschen umgetümpelt. Da mal ein kleines Release gehabt, dort mal ein kleines Release gehabt. Und dann plötzlich jetzt mal Wuff und Above und Beyond sind gekommen. Above und Beyond, das sind so die britischen Trance-Superstars. Sie haben dann gerade einen Vertrag auf Anjuna gegeben. Das ist eins von ihren Labels, neben Anjuna Deep. Und dann jetzt macht Wuff. Und schon ist der Erfolg gekommen. Das hier ist seine brandneue Scheibe, das ist Essential. Und es gibt ein Feature über den Typ online, und zwar auf srf.ch/mentlex. Das ist der Rody Renard. Und zwar mit Stream. Nase gesteckt und ein fantastisch milder Frühling so oben. Macht eigentlich gerade Lust auf irgendwelche Open-Air-Partys gut. Für das ist vielleicht noch ein bisschen zu kühl. Okay, die Goa-Leute, die sind ein bisschen härter im Nähen, aber, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die grosse Problematik, so richtige Open-Air-Partys, wo eben nicht nur Goa-Sound läuft, die sind sehr, sehr rar und ich hoffe sie jedes Mal, anfangs Jahr, vielleicht wird es diesen Sommer mal ein bisschen anders werden. Mal schauen, wenn es denn soweit wäre, würde ich euch auf jeden Fall informieren. So, was passiert eigentlich das Wochenende im Clubland Schweiz, vor allem am morgens oben? Ich habe drei Partys ausgesucht in drei verschiedenen Städten, wo musikalisch dreimal ziemlich verschieden sind. Was genau, wie und wo passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Das erste Mal in Zürich an. Dort ist nämlich ein Hive. Und morgen ist einer so von den Techno-Urvätern im Hive zu Gast. Ich nehme an, es wird rammelvoll. Nämlich der Derek May aus den USA spielt morgen. Und wer ich auch super interessant auf dem Line-Up finde, das ist der Genfer, nämlich der Lee Van Dovski. In Bern kannst du morgen so oben zum Beispiel in den Dachstock gehen. Die Jungs von Tiefgang feiern ihr das 5-jährige Bestehen. Sie haben auch einen Gast-DJ eingeladen, so einen House-DJ aus Berlin, nämlich Mui. Möchtest du eher so ein bisschen Tech-House-Sound haben, kannst du zum Beispiel auch morgen so oben in Basel ins Nordstern gehen. Die haben nämlich Recondite als Live-Act. Mehr Informationen zu der heutigen Show mit dem Thema Family Affair, die Playliste und die komplette heutige Sendung zum gratis Downloaden oder auch zum Streamen. Ab der 11 Uhr wird sie dann etwa parat sein. Findest du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast von der heutigen Sendung bekommst du natürlich dann auch noch bis Nacht auf iTunes. Check's aus. macht eigentlich eine von meiner absoluten Lieblingsbands aus den 90er Jahren. Ja, Tilt. Sie machen jetzt Techno. Oder zumindest das, was sie mit Techno interpretieren. Gut, die Formation Tilt hat ja ursprünglich mal aus Parks, Wilson und Graham bestanden. Letztlich war der Quiver. Zwischendurch hat es dann Parks, Wilson und Andy Moore geheißen. Und inzwischen ist es, jetzt muss ich gut überlegen, der Mick Parks und Nick Brighton, wo früher noch Tarantella die ganze Sache gemacht hat. Das hier ist die neue Tilt, respektive Remix, die sie gemacht haben. Und zwar für den Eric Franche, wenn es mir recht ist, und heisst jetzt die Gecko Blaster. Allerhöchste Zeit für mich, zum Weiterziehen. Ich habe ein strenges Wochenende vor mir. Ja, mein Lieblingsclub rief wieder mal Paris Sander. Nächste Woche sicher völlig verkatert. Am Freitag oben wieder live bei dir im Studio. Nein, natürlich nicht. Bis dann konnte ich 5 Tage regenerieren. Der heutige Podcast kriegst du in einer guten Stunde auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du ebenfalls auf iTunes und die Playliste ist alles spätestens am Montag für dich online. Jetzt sage ich, genieße dein Wochenende, geh raus oder chill oder was auch immer vorhast. Mach's mit Techno. Komm gut durch die Nacht, bis dann. Ciao, ciao.